Es ist zwar der ermäßigte Satz, er muss aber trotzdem in die Fahrkarten eingepreist werden und macht sie teurer. Im Gegensatz dazu sind Flugreisen zu großen Teilen völlig von der Umsatzsteuer befreit. Lediglich auf Tickets für Inlandsflüge werden 19% fällig. Inlandsflüge sind aber nur für einen Bruchteil der Emissionen verantwortlich. Flüge ins Ausland dagegen sind laut Öko-Institut für ungefähr 94% der CO2-Emissionen verantwortlich, die der Luftverkehr in Deutschland verursacht. Und genau auf diese Tickets erhebt der Staat keine Umsatzsteuer. Rechtlich ist das korrekt und beruht auf Vorgaben der EU. Darum lässt es sich nicht direkt ändern. Doch allein schon, wenn die EU-Länder das Kerosin ähnlich hoch besteuern würden wie den Sprit fürs Auto, könnten sie damit ungefähr 27 Milliarden Euro pro Jahr einnehmen. Eine Umsatzsteuer auf alle Flugtickets würde etwa 40 Milliarden bringen. Das ergab eine von der EU-Kommission beauftragte Studie, die 2018 geleakt wurde. Für Deutschland machte die Stiftung Klimaneutralität einen anderen Vorschlag. Der Bund soll die Luftverkehrssteuer erhöhen, und zwar etwa in der Höhe des Ausfalls bei der Umsatzsteuer. Dann würden Flugtickets im Vergleich zu Bahntickets wesentlich teurer. Ziemlich viele Menschen würden nicht mehr fliegen, sondern mit dem Zug fahren. Insbesondere dann, wenn man die zusätzlichen finanziellen Spielräume des Bundes nutzen würde, um Zugtickets erschwinglicher zu machen. Nationale Regeln machen internationale Zugverbindungen komplex. Doch um die Benachteiligung des Schienenverkehrs zu beenden, gibt es noch einige weitere Baustellen zu tun. Durch die vielen komplizierten nationalen Regeln im Schienenverkehr hat die Bahn vor allem auf internationalen Strecken weitere Nachteile, die politisch angegangen werden müssen. So sind internationale Zugreisen sehr viel komplexer zu organisieren als Flugreisen. Lokführende brauchen für jedes Land, durch das sie fahren, eine eigene Lizenz. Außerdem haben sie für jedes Land, durch das sie fahren, mindestens eine Landessprache zu beherrschen, sonst muss das Unternehmen an der Grenze die Person austauschen, die die Lok steuert. Auch wenn viele der Regeln im europäischen Bahnverkehr schon vereinheitlicht wurden, gibt es noch immer etwa 1000 unterschiedliche Vorschriften. Im Gegensatz dazu organisiert sich die Luftfahrtindustrie vollständig global. Alle wesentlichen Regeln sind international identisch, die gemeinsame Sprache ist Englisch und es gibt mit Boeing und Airbus nur zwei große Anbieter für die Hardware. Das vereinfacht die Schulung auf einzelne Fluggeräte und verschafft dem Fliegen einen weiteren Vorteil, der sich ausgleichen ließe. Trotz aller Widrigkeiten beweist die österreichische Bundesbahn ÖBB schon seit einigen Jahren, dass ein attraktives Angebot für den internationalen Zugverkehr durchaus möglich ist. Nachtzüge der ÖBB fahren unter der Marke Nightjet quer durch Europa und bilden so ein europaweites Nachtzugnetz, mit dem sich innereuropäische Flüge weitgehend ersetzen ließen. Über Nacht von Wien bis Amsterdam, von Hamburg bis Zürich, die Umwelt schonen und oft zugleich eine Nacht im Hotel sparen. Eine sehr sinnvolle Einrichtung, aus der die Deutsche Bahn trotzdem vor einigen Jahren wegen angeblicher Unrentabilität komplett ausgestiegen ist. Die Österreicher übernahmen den Betrieb von Schlaf- und Liegewagen auf einigen Strecken und verdienen damit gutes Geld. Frischzellenkur für die Bahn, der Deutschlandtakt. Auch in anderer Hinsicht lässt sich das Bahnfahren deutlich attraktiver gestalten, beispielsweise indem Züge durchs Land fahren wie S-Bahnen durch Städte. Hochfrequent, regelmäßig, berechenbar. Sowohl die Bahn als auch die Verkehrspolitik in Deutschland setzen hier große Hoffnungen auf den Deutschlandtakt. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, dass der Fernverkehr rhythmisiert wird. Immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa um 15, 30, 45 oder zur vollen Stunde, fahren an Knotenpunkten Züge in eine bestimmte Richtung. Reisende kommen in Köln an und wissen, dass in maximal 15 Minuten der nächste Zug nach Süden geht. Damit wird nicht nur Umsteigen entspannter, BahnkundInnen sparen sich auch eine komplizierte Planung mehrteiliger Strecken. Im Regionalverkehr sind integrale Taktfahrpläne an vielen Orten schon Standard.